Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ, weil es nun Abend worden ist. Dein göttlich Wort, das helle Licht, lass ja bei uns auslöschen nicht. In dieser schweren, betrübten Zeit, verleih uns, Herr, Beständigkeit, dass wir dein Wort und dein Gebot behalten, rein bis in den Tod. Herr Jesu, hilf dein Kircherhalt, wir sind arg sicher, träg und kalt, gib Glück und Heil zu deinem Wort, schaff, dass es schall an manchem Ort. Erhalt uns nur bei deinem Wort und wehr des Teufels Trug und Mord. Gib deiner Kirche Gnad und Huld, Fried, Einigkeit, Mut und Geduld. Ach Gott, es geht gar übel zu, auf dieser Erd ist keine Ruh. Viel Sekten und Großschwärmerei auf einem Haufen kommt herbei. Den stolzen Geistern wäre doch, die sich mit Gewalt erheben hoch und bringen stets was Neues her, zu fälschen deine Rechte leer. Die Sach und Herr Jesu Christ, nicht unser, sondern dein Ja ist. Darum so steh du denen bei, die sich auf dich verlassen frei. Deine Wort ist unsers Herzens Trotz und deiner Kirche wahrer Schutz. Dabei erhalt uns, lieber Herr, dass wir nichts anderes suchen mehr. Gib, dass wir leben in deinem Wort und darauf fern erfahren fort, von hinnen aus dem Jammertal zu dir in deinem Himmelssaal.